Herzen höre ich, wie er fällt. Mein Herz ist grau wie Blei. In einer solchen Nacht hatte Rose gesagt, aus ist es mit uns zwei. Ich flehte, weinte wie ein Kind, wurde traurig, wurde bös. Doch da einem anderen jetzt ihr Herz gehört, sagt ich, leb wohl zu meiner Rose. Alleine wartend hier heut Nacht, alle Furcht mein Herz zerquält. Den einzigen Laut, den ich jetzt noch höre, ist jede Träne, wenn sie fällt. Schwarz und schwer, weil Böses ich gemacht. Begraben wird Ros in der Früh, mich hängt man noch heut plötzlich diesen Mann mit Ros in einer Fahr, ich seh rote Wut in mir entflammt. Las ich dem Kerl die Lichter aus, dann die von meiner Rose. Schwarz und schwer, wo sind da Niedertracht? Begraben wird groß in der Früh, mich hängt man noch.